siehe, zween aus ihnen gingen an demselbigen Tage in einen Flecken. Er war von Jerusalem 60 Feldweges weit. Des Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahet Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Denn in einer anderen Gestalt erschien er ihnen, er sprach aber zu ihnen. Was sind das für Menschen, ihr zwischen euch handelt unter dem Himmel und seid traurig? Da antwortet einer mit Namen Kleophas und sprach zu Bist du allein unter den Fremdlingen von Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist? Wer nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist. Und er sprach zu ihm: Welches? Sie aber sprachen zu ihm: Wir waren ein Prophet, mächtig von Taten und Worten. Wie ihn unsere hohen Priester und Obristen überantwortet haben, zum Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, ihr sollt Israel erlösen, und über alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschieht. Auch haben uns verschreckt etliche Weiber der Unsern, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er liebe. Und etliche Wunder und gingen hin zum Grabe und fanden also, wie die Weiber sagten. Aber ihr Und er Herrlichkeit eingehen. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Von Mose und allen Propheten und legt ihnen die Schrift aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen, und er stellet sich, als wollt er für da gehen, aber sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns, denn es geht allen Erden. Bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben, und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dank, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkenneten. Und er verschwand für ihnen, und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns? Brannte nicht unser Herz in uns? Und sie stunden zu derselbigen Stunde auf und kehrten wieder in Jerusalem und fanden die Elfe versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen: Er ist wahrhaftig auferstanden. Geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das Brot brach. denen glaubten sie auch nicht. Es war aber am Abend desselbigen Sabbats, und die Tür war verschlossen, da die Jünger versammelt waren aus Furcht vor den Juden. Da sie aber davon redeten, kam Jesus selbst, da sie zu Tische saßen, und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Härtigkeit, dass sie nicht gegläubet hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Sie aber erschraken und furchten sich, meineten, sie sähen einen Geist, und er sprach zu Seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken auf in euren Herzen? Sehet meine Hände und meine Füße, sehet meine Hände und meine Füße, sehet meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst, fühlet mich und seht, ich bin es selbst, zeiget er ihnen Hände und Füße und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sie aber noch nicht glaubten für Freuden und sich verwunderten, sprach er zu Honigseins, und er nahm und aß für ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Ich so. Verständnis, dass sie die Schrift verstunden und sprach zu ihnen. Lassen, den sind sie erlassen.